Anlässlich des 64. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg brachten die ausländischen Zeitungen Sonderbeiträge und Artikel. Die laotische Zeitung Gongtapbasa Sonlao brachte mit dem Sonnenporträt von Genossen Kim Il-sung und die tansanische Uhuru und die peruanische La Patria August-Ausgabe mit den Fotos von Kim Il-sung die Sonderbeiträge mit verschiedenen Titeln wie ein außergewöhnlicher Militärstratege. Die ägyptische Zeitung Al-Akhbar al-Masai würdigte in ihrem Artikel das koreanische Volk, das unter der Führung der hervorragenden Menschen die Würde der unbesiegbaren Atom- und Militärmacht mit der Elitearmee demonstriert und von Jahrhundert zu Jahrhundert bei der Konfrontation mit den USA immer den Sieg erringt. Und die bangladeschische Zeitung Daily Nowruz veröffentlichte einen Artikel über den Zwischenfall mit dem US-amerikanischen Spionageschiff Pueblo, der als eine weitere schändliche Niederlage der USA in ihre Aggressionsgeschichte gegen Korea einging.